die Katze deine Zunge verschluckt? Nein. Du hast sie getötet, hast ihr den Kopf abgehackt. Ich muss das zuerst prüfen. Mom? Mom? Mom, es ist alles in Ordnung. Ich habe nur noch ein paar Fragen, bevor ich die Vorzahlung ihrer Invalidenrente genehmigen kann. Ich mag sie nicht, sie ist fett. Weniger Gewicht wäre nicht schlecht für mich. Was ist denn los, Ma? Also, bevor sie unterschreibt. Ich habe die Katze getötet. Schrecklich viel Blut. Ist schon gut. Ich habe ein paar Fragen im Zusammenhang mit einigen Konsultationen. Die erste Diagnose... Schizophrenie. Dr. Walters, 11. Mai letztes Jahr. Die Unterlagen sind in der Akte. Und am 6. April. Da hat sie zum letzten Mal gearbeitet. Aber sie hat für diese Woche Arbeitslosengeld erhalten. Haben wir geklärt. Ich weiß es genau. Wir haben das Geld zurückgegeben. Hier ist der stornierte Scheck. Nicht das Original. Es ist eine Kopie. Und Sie sind unterhaltsberechtigt? Nein. Das ist mein kleiner Bruder. Ich bin 18. Ich helfe nur aus. Dann ist alles klar. Ich hätte nur noch gerne Unterschrift. Hey, ich spreche mit dir. Erst war es die Katze, jetzt bist du dran, Lucy. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Ruhe! Schon gut, sie braucht nur etwas Wasser, das ist alles. Ich werde es holen. Halte durch, okay? Und wenn sie zurückkommt, unterschreib einfach und wir können gehen. Wir brauchen das Geld. Gut. Die Stimmen. Die Stimmen existieren nicht.